Erster, dies ist ein Lied von David. Es ist für den Chorleiter. Zweiter, ihr Richter, sprecht ihr wirklich gerecht? Urteilt ihr richtig über die Menschen? Dritter, nein, ihr tut nur Böses. Ihr tut Gewalt auf der Erde. Vierter, böse Menschen sind von Geburt an schlecht. Sie lügen, seit sie geboren sind. Fünfter, sie haben Gift wie eine Schlange. Sie sind wie eine Schlange, die nicht hört. Sechster, sie hören nicht auf die Menschen, die Schlangen rufen. Sie hören nicht auf gute Beschwörer. Siebter, Gott, zerbrich ihre Zähne im Mund. Zerbrich die Zähne der jungen Löwen, Herr. Achter, sie sollen verschwinden wie Wasser. Ihre Pfeile sollen nicht treffen. Neunter, sie sollen sein wie eine Schnecke, die sich auflöst. Sie sollen sein wie ein Kind, das totgeboren wird. Zehnter, bevor eure Töpfe heiß werden, wird Gottes Zorn kommen. Er wird sie schnell vernichten. Elfter, gute Menschen werden sich freuen. Sie sehen, wie Gott die Bösen bestraft. Zwölfter, die Menschen werden sagen, gute Menschen bekommen ihren Lohn. Gott richtet die Menschen auf der Erde.